Am 27. Januar jährt sich die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee zum 69. Mal. Der internationale Holocaust-Gedenktag spielt auch im Fußball eine zunehmend größere Rolle. Seit 2005 veranstalten Fans und Vereine hierzulande Gedenkaktionen in den Stadien. Unser Autor Ronny Blaschke über Fußball als modernes Hilfsmittel der Geschichtsvermittlung. Ein kalter Vormittag in Dachau, vor den Toren Münchens. Andrea Seiler steht am Eingangstor des früheren Konzentrationslagers. Vor ihr haben sich junge Fußballfans aus dem Rheinland postiert. Die Berufspädagogin leitet das Fanprojekt München, eine Einrichtung für soziale Jugendarbeit. Seit 5 Jahren führt Andrea Seiler Fans durch die Gedenkstätte Dachau. Sie erklärt Dokumente, zeigt Fotos und sie stellt Fragen. Es gab auch, hat mir ein Häftling hier erzählt, sie mussten spielen gegen SS-Wachleute. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Problem war für die Häftlinge? Gibt es ein paar, die hier Fußball spielen, aktiv irgendwie im Verein? Wie hättest du dich denn verhalten bei so einer Aktion gegen die Nazis? Große Unsicherheit. Ganz locker umdrippeln, so wie das früher Franz Beckenbauer gemacht hat. Oder umgrätschen, das ist die zweite Möglichkeit. Aber es müsste doch eigentlich sein, so ausgehungert wie die waren, dass sie gar keine Chance hatten zu gewinnen, weil ich meine, wenn man so ausgehungert ist, hat man noch keine Kraft mehr. Die Gäste in Dachau sind noch nicht volljährig. Die meisten waren noch nie in einer Gedenkstätte. Andrea Seiler glaubt, dass der Bezug zu ihrem Hobby Fußball Empathie erzeugen kann. Diese Idee hatten Aktivisten der Versöhnungskirche Dachau vor 10 Jahren. Inzwischen ist sie Bestandteil von vielen der 50 Fanprojekten. Sozialarbeiter reisen mit ihren Fangruppen nach Auschwitz, Sachsenhausen oder Buchenwald. Andrea Seiler. Wir haben immer gegen nur diesen Begriff antirassistische Arbeit zu machen, sondern es geht ja um Diskriminierung. Also dass man gegen Diskriminierung arbeitet, und ich denke, da kann man ganz viele Dinge auch hier in diesem KZ auch darstellen. Das hat ja auch zum Beispiel was zu tun, wie mit Homosexuellen auch hier umgegangen worden ist oder wie teilweise die Strukturen auch untereinander waren. Also wo auch wieder Ausgrenzung auch teilweise unter den Häftlingen auch stattgefunden hat. Und ich denke, man kann natürlich halt mit den Jugendlichen nicht mehr mit diesem Zeigefinger kommen, sondern man muss dann ganz viel auch in einer jetzigen Lebenswelt auch transferieren. Wir hatten beim letzten Mal, wo das Aachener Fanprojekt hier war mit dieser Gesamtschule, ganz schnell dann die Diskussion über Mobbing in der Schule. Ja, hat mir eine Kollegin bestätigt, mit der ich mit 2 Hauptschulklassen auch hier war. Die hat gesagt, die Schüler gehen anders miteinander um, wenn man diese Thematik dann also aus diesem KZ-Bereich raus, ja, in ihre jetzige Lebenswelt auch reinbringt. Da verändert sich bei den Jugendlichen tatsächlich was. Gedenkaktionen wie jene von Andrea Seiler werden rund um den Holocaust-Gedenktag auch in anderen Stadien und Vereinsheimen durchgeführt. Der Anstoß zu einem Erinnerungstag im Fußball war aus Italien gekommen, von Riccardo Pacifici, dem Präsidenten der jüdischen Gemeinde in Rom. Aktivisten der Versöhnungskirche Dachau haben die Idee 2004 und 2005 auf deutsche Stadien übertragen. Den 10. Erinnerungstag der Initiative begingen 270 Fans, Wissenschaftler und Funktionäre vor kurzem auf einem Kongress in Frankfurt. Mit Workshops, Konzerten und neuen Anregungen. So verwies der Freiburger Historiker Dieter Blecking auf den Aufstand in Warschau 1944. Den größten einzelnen bewaffneten Widerstand während des Krieges, der sich am 1. August zum 70. Mal jähren wird. Und ob man nicht im neuen Warschauer Stadion, das wir ja alle während der Europameisterschaft 2012 im Fernsehen gesehen haben zumindest, ob nicht dort 2 Jugendmannschaften sich treffen und dort ein Match der Versöhnung austragen, eingebunden in ein kleines Kulturprogramm, in ein kleines politisches Programm. Und besonders deswegen wichtig, weil die polnische Fanszene so stark von Pools, von Fangruppen besetzt ist, die eindeutig rechtsorientiert sind. Die Initiative zum Erinnerungstag ist nun 10 Jahre alt. Für ihre Gründer soll das erst der Anfang sein.